Es war so, dass ich anfangs an eine Samenbank einmal gespendet habe. Dort habe ich ein lesbisches Pärchen kennengelernt und mit dem bin ich dann in Kontakt gekommen. Die konnten sich die teure Anwendung an der Samenbank nicht mehr leisten und so war das der erste private Auftrag, wo man dann nach und nach immer mehr in die Szene in Anführungszeichen eingetaucht ist. Martin Bühler, 40 Jahre alt, privater Samenspender. Der erste Kontakt ist dann so weitergegangen, dass wir uns an der Samenbank die Adressen ausgetauscht haben. Man hat sich dann getroffen, man hat zusammen Kaffee getrunken. Ja, und dann war relativ schnell klar, dann lass es uns versuchen. Und war dann ein Versuch über mehrere Monate, über mehrere Zyklen bis zum Erfolg. Martin Bühler ist Einkäufer für eine Großhandelskette und lebt an der deutsch-dänischen Grenze in Nordfriesland. Er ist verheiratet, wohnt mit Frau und Kind zusammen und war fast 20 Jahre lang sozusagen nebenberuflich Samenspender. Meine Frau wusste von Anfang an, als sie mich kennengelernt hat, dass ich Spender bin. Das war nie ein Geheimnis und natürlich gehört ein extremes Vertrauen dazu, dass die Frau dann auch weiß, dass dort sexuell eben nichts ist, dass es wirklich nur eine Spermienabgabe ist und nicht mehr. Man empfindet für ein so gezeugtes Kind bei Weitem nicht ansatzweise das, was man für das eigene Kind empfindet. Ich habe selber eine Tochter, das ist ganz was anderes wie ein Kind, wo so gezeugt worden ist. Keine der Frauen, die mit Bühlers Hilfe Mutter geworden sind, wollte vor dem Mikrofon reden. Private Fernsehsender zahlen teilweise vierstellige Eurobeträge, wenn Betroffene bereit sind, vor der Kamera zu berichten. Bei der Zeugung eines Kindes fremde Hilfe in Anspruch zu nehmen, ist immer noch ein Tabu. Obwohl der Bedarf an Samenspenden wächst. Lesbische Paare wünschen sich ein Baby. Frauen mit zeugungsunfähigem Partner suchen nach einer Alternative. Und auch Singlefrauen gehen ungewöhnliche Wege, um sich ihren Kinderwunsch zu erfüllen. Nach Schätzungen sollen in Deutschland seit den 1970er Jahren etwa 100.000 Kinder durch künstliche Befruchtung oder den Samen von Spendern geboren worden sein. So wie bei Katharina Schneider und ihrer Lebenspartnerin. Sie gehören zu den wenigen, die bereit sind, über das Thema öffentlich zu sprechen. Für uns stand sehr schnell auch fest, dass wir gemeinsam Kinder haben wollen. Und dann war die Frage, wie machen wir das als lesbisches Paar? Suchen wir einen Spender, der sein Sperma spendet im Umfeld oder wollen wir lieber einen Spender haben, den wir eben nicht kennen? Wir haben uns dann für eine Klinik in Holland entschieden, die Sperma spendet an deutsche Frauen. Katharina Schneider, ihr wirklicher Name lautet anders, ist Mutter von zwei Kindern. Das Sperma des Vaters stammt von einer Samenbank in den Niederlanden. Das ist ein sogenannter anonymer Spender. Einiges wissen wir von ihm, wie die Augenfarbe, Haarfarbe, Blutgruppe, aber wir haben keine Bilder von ihm und wir kennen ihn auch nicht. Dass lesbische Paare Samenbanken nutzen, ist in Deutschland laut Gesetz nicht grundsätzlich verboten. Allerdings legt eine Richtlinie der Bundesärztekammer fest, dass die Befruchtung per Samenspende bei Frauen in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft ausgeschlossen ist. Die Mediziner sind nicht unbedingt verpflichtet, sich an diese Vorschrift zu halten, die meisten deutschen Ärzte aber tun es. Die Abgewiesenen wenden sich dann häufig an Kliniken jenseits der Landesgrenze. Katharina Schneider und Anne Wündrich, auch sie heißt in Wirklichkeit anders, ließen sich den Samen per Post aus den Niederlanden schicken. Sie schildern den ungewöhnlichen Zeugungsvorgang. Das Sperma ist halt in kleinen Röhrchen und diese Röhrchen sind in diesem Stickstoffbehälter. Dann haben wir das aufgemacht und der Stickstoff, der fängt an so zu blubbern und dann kommen da so Schwaden raus und dann war das so ein bisschen wie in der Hexenküche. Und dann habe ich mit einer Pinzette habe ich dann diese kleinen Röhrchen da rausgezogen, wo das Sperma dann drin ist. Und dann wird das Sperma, wir haben das zu Hause gemacht, zum passenden Zeitpunkt inseminiert. Man kriegt von der Klinik eine Spritze und eine Kanüle und dann wird das Sperma in den Gebärmutterhals reingespritzt. Und dann läuft alles so wie beim Geschlechtsverkehr. Die Befruchtung per Samenspende befindet sich in einer juristischen Grauzone. Im Februar 2013 sorgte ein Urteil des Oberlandesgerichts Hamm für Aufsehen. Eine junge Frau, die vor über 20 Jahren mit Hilfe einer Spende aus einer Essener Samenbank auf die Welt gekommen war, verklagte den damals verantwortlichen Reproduktionsmediziner. Sie wollte den Namen ihres Vaters erfahren, dem einst Anonymität zugesichert worden war, und bekam Recht. Seither ist offensichtlich, dass rechtlicher Handlungsbedarf besteht. Michaela Verweyen, Fachanwältin für Familienrecht. Das Thema Samenspende ist in der Praxis durch die gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften jetzt auch sehr zum Gegenstand geworden. Es gibt immer mehr lesbische Paare, die sich einen Samenspender suchen, um ihren Kinderwunsch zu erfüllen. Und die Frage, welche Rechte ein Samenspender hat oder nicht hat, ist gesetzlich in keiner Weise geregelt. Kritiker der Hammer-Entscheidung fürchten, dass sie abschreckend wirken könnte. Wenn Männer später mit Unterhaltsforderungen für ihr leibliches Kind rechnen müssen, könnte ihre Bereitschaft zur Samenspende sinken. Signifikant nachweisbar ist ein solcher Trend aber bislang nicht. Das dürfte nicht zuletzt daran liegen, dass diese Dienstleistung auch ein florierendes Geschäft ist. Reich durch Samenspende. So verdienen sie Geld mit ihrem Sperma. Der männliche Samen wird gerne als Lusttropfen bezeichnet. Tatsächlich aber kann er auch zur sprudelnden Ölquelle werden. So heißt es auf der Internetseite derberater.de, alles, was Männer wissen müssen. In der Samenbank kostet jeder Versuch einer Befruchtung bis zu 800 Euro. Und nicht wenige Frauen brauchen viele Versuche. Wer das Geld nicht aufbringen kann, wendet sich an Männer wie Martin Bühler. Diese privaten Samenspender sind erheblich billiger, ab 150 Euro, plus Nebenkosten für Atteste und Anreise. Die erste Motivation war definitiv finanzieller Art. Ich habe damals mein Studium damit finanziert. Aber man kommt dann immer tiefer in die Materie rein. Man sieht oft, dass Frauen 4, 5, 6 Jahre lang Kredite aufnehmen, um staatliche Samenbanken und professionelle Reproduktionsmedizin sich leisten zu können. Dann sieht man natürlich schon, dass da also wirklich hinter jeder einzelnen Empfängerin ein sehr, sehr großes Schicksal steht. An die 5000 private Samenspender soll es nach Schätzungen in Deutschland geben. Und auch nach dem Hammer-Urteil ist ihre Zahl nicht wesentlich gesunken. Wenn man bei Google sucht, stößt man schnell auf Martin Bühlers Internetauftritt. Tausende Anfragen per E-Mail bekommt er nach eigenen Angaben pro Jahr. Aber nur ein ganz kleiner Teil dieser Kontakte führte am Ende zur Samenspende. Auch Katharina Schneider hat sich im Netz über private Spender informiert. Irgendwie war uns das suspekt. Was sind das für Männer? Wollen die nur Sex? Das kam für uns natürlich gar nicht in Frage. Für uns war auch mit das Wichtigste, dass die Spender gesund sind und dass die getestet sind. Und das ist halt in diesen Kliniken der Fall, dass wir wissen einfach, das ist alles clean. Und wir wollten auch keinen Mann, der vielleicht nachher sagt, ich möchte das Kind miterziehen, ich möchte das Kind dann und dann sehen. Wir wollten, dass da keine Missverständnisse aufkommen und deswegen kam für uns die Klinik in Frage und kein privater Samenspender. Hallo, ich bin Deutscher, aber als Soldat in Frankreich tätig und biete euch ganz unkompliziert meinen Samen. Ich bin 100%ig gesund, habe eine richtige Pferdenatur. Und dass mein Samen gut ist, belegen schöne große Kinder. Und sogar Problemfälle werden schwanger. www.spermaspender-samenspender-sofort.com. Ich glaube, dass die private Samenspende deswegen so in Verruf ist, weil eben viele Männer versuchen, sexuelle Gelüste auszuleben. Aber wer privater Samenspender ist, der hat sich wirklich im Thema vergriffen, wenn er denkt, er kann sexuelle Fantasien ausleben. Groß, ein bisschen stämmig, blonde Haare, blaue Augen. Martin Bühler wirkt im Gespräch sympathisch, glaubwürdig und integer. Man kann sich gut vorstellen, wie er mit potenziellen Kundinnen ganz ähnlich zusammensitzt und dass die hilfesuchenden Frauen ihm schnell vertrauen. Auf seiner Webseite präsentiert Bühler die private Samenspende als seriöses Angebot. Das Wichtigste ist eigentlich, dass man sich wirklich 2-3 Mal trifft, schaut, wie sind die Lebensumstände, die Hintergründe einfach hinterfragt, warum der Weg gegangen wird. Und dann entscheidet im Endeffekt immer ein gewisses Bauchgefühl. Das kann natürlich auch gut sein, dass die Empfängerin sagt, oh Mensch, du bist so gar nicht unser Typ oder die Wellenlänge stimmt nicht. Und dieses Recht hat natürlich dann auch der Spender zu sagen, nein, ich stehe für euch nicht zur Verfügung, es passt aus dem und dem Grund nicht. Und dann suchen die sich einen anderen. Die Optionen müssen beide Parteien einfach haben. Wenn es dann ernst wird, muss es schnell gehen. Man kann schlecht mit einem Billigticket planen, denn der weibliche Zyklus richtet sich nicht nach Sparangeboten der Deutschen Bahn, sondern es ist schon so, dass man da hoppla hopp dann abreißt. In dem Moment, wo dann bei der Frau der LH-Wert ansteigt, heißt es innerhalb ein paar Stunden, dass man sich auf die Reise macht. LH-Wert ist das Hormon, das der Frau anzeigt, dass die fruchtbare Zeit jetzt direkt bevorsteht. Das ist jedes Mal eine Art Feuerwehreinsatz. Das gibt dann die Nachricht per Mail oder per SMS und dann wird dementsprechend der Flug gebucht oder mit dem ICE eben die kurzmöglichste Verbindung wird dann gewählt. Zu Martin Bühlers Kundinnen gehören neben lesbischen Paaren auch alleinstehende Frauen, die keinen passenden Partner finden. Und in solchen Fällen hat er auch die Grenzen einer einfachen Dienstleistung überschritten. Nachdem dieser Markt so entstanden ist mit Singlefrauen, habe ich auch bei Entbindungen war ich mit dabei, weil natürlich auch eine Singlefrau ungern allein ins Krankenhaus geht. Da ist es dann eben auch wichtig, dass man wirklich nach der Geburt sagt, jetzt entlasse ich euch irgendwo in eure Welt, in euer Leben, was ihr euch alle gewünscht habt. Aber man hat dann noch sporadisch Kontakt, aber man muss schon dann nach der Geburt, auch wenn es jetzt brutal und emotionslos sich anhört, dann schon wirklich auch einen Schnitt machen. Noch heikler ist die Samenspende bei heterosexuellen Paaren, wenn der Kinderwunsch am Mann scheitert. Frauen sind da viel rationeller und sagen, Mensch, wenn ich einen Mann habe, der wohl zeugungsunfähig ist, den lieb, warum soll ich dann nicht die Spermien eines anderen Mann nutzen, um mit dem Mann, der zeugungsunfähig ist, mein Familienglück zu bekommen. Und oft waren dann auch Gespräche notwendig, dass man nur mit dem Mann erstmal spricht, unter vier Augen, ohne Frau und einfach versucht, diese Angst zu nehmen von den Männern. Männer haben da wirklich oft starke Komplexe und haben da wirklich oft ein Problem mit der Tatsache, dass seine Frau jetzt ein Kind austrägt, wo er nicht dran beteiligt ist, auch wenn kein Sex im Spiel ist, trotzdem. Was die rechtliche Absicherung angeht, verlässt sich Martin Bühler auf individuelle Verträge mit seinen Kundinnen. Also wenn man oft sieht, was sich im Internet alles tummelt, dann wird mir immer ganz bange, wenn Single-Frauen sich mit irgendwelchen Männern treffen, die wo sie in kurzer Zeit im Internet kennengelernt haben. Das Problem ist, dass wir in Deutschland immer eine gewisse rechtliche Problematik haben mit dem Ganzen. Diese rechtliche Grauzone nutzen viele Spender, um zu argumentieren, dass sie nicht namentlich benannt werden möchten. Da läuft das Ganze dann komplett anonym ab. Dafür bin ich nie zur Verfügung gestanden, ganz einfach aus dem Grund, weil ich persönlich der Meinung bin, dass ein Kind einfach das Recht hat zu wissen, von wem es abstammt. Ich habe das mit der bestmöglichsten rechtlichen Sicherheit gemacht, mit einem notariellen Vertrag, wo ein Familienanwalt ausgearbeitet hat. Man kann eben einen Vertrag machen, dass die Eltern dann eben in der Haftung wären im Fall, dass ein Kind auf Unterhalt klagt. Daher hatte ich auch nie Bedenken, dass da was passiert. Umstritten ist, ob solche privaten Verträge juristisch bindend sind. Nach dem richtungsweisenden Hammer-Urteil, das die Samenbank zur Auskunft über den leiblichen Vater der Klägerin verpflichtete, ist die Unsicherheit aller Beteiligten eher noch größer geworden. Zwar besteht kein akuter Umsetzungsbedarf, solange der Bundesgerichtshof nicht dazu auffordert. Mittelfristig aber muss und will der Gesetzgeber das rechtliche Dilemma auflösen. Wir werden das Recht des Kindes auf Kenntnis seiner Herkunft bei Samenspenden gesetzlich regeln. So steht es auf Seite 99 im schwarz-roten Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung. Doch das Kapitel Zusammenhalt der Gesellschaft, in dem die anstehenden familienpolitischen Themen behandelt werden, belässt es bei diesem einen Satz. Im Ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend erwartet man in absehbarer Zeit keinen Gesetzentwurf dazu. Ähnliche Signale kommen aus dem Justizressort und dem teilweise ebenfalls zuständigen Gesundheitsministerium. Das Thema Samenspende stehe derzeit nicht ganz oben auf der Prioritätenliste, heißt es unisono. Frühestens 2015 sei mit einer entsprechenden Initiative zu rechnen. Und so lange bleibt die rechtliche Situation kompliziert. Familienanwältin Michaela Verwein. Es kommt darauf an, wie die Konstellation ist. Wenn zum Beispiel ein Samenspender Samen einem lesbischen Paar gespendet hat, welches in eingetragener Lebenspartnerschaft lebt und die auch die Stiefkindadoption durchgeführt haben, dann ist der Spender mit allen Rechten und Pflichten raus aus diesem Verhältnis zum Kind. Also es wird kein Unterhalt geschuldet, es bestehen keine gegenseitigen Erbansprüche oder Ansprüche auf Waisenrente. Dann ist die Adoptivmutter der zweite Elternteil dieses Kindes. Wenn ein Samenspender Samen spendet und es kommt nicht zur Stiefkindadoption, sei es, dass das Paar nicht verheiratet ist, sei es, dass sie sich vor der Stiefkindadoption trennen, dann kann er auf Unterhalt in Anspruch genommen werden, wenn die Kindesmutter ihn als Vater feststellen lässt. So ganz klare Antworten kann man in diesem Bereich nicht geben, weil es ist eine ganz neue Materie und im Grunde genommen preschen die Paare vorweg und das Recht hängt hinterher. Die kurze Passage im Koalitionsvertrag zur Samenspende kann man immerhin als Absichtserklärung werten, dass sich die Bundesregierung in dieser Legislaturperiode um das Thema kümmern möchte. Solange diese Planungen aber Theorie bleiben, wie aus den Fachreferaten zu hören ist, müssen alle Betroffenen weiterhin persönliche Risiken eingehen. Die Spender, weil sie nicht wissen, ob die ihnen zugesagte Anonymität Bestand hat. Die gezeugten Kinder, weil es keine per Gesetz fixierte Auskunftspflicht über ihre biologischen Väter gibt. die Empfängerinnen, weil bei gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften die Frage der Adoption nach wie vor ungeklärt bleibt. Im Fall des lesbischen Paares zum Beispiel ist die zweite Mama, Anne Wündrich, für ihre beiden Samenbankkinder formal juristisch eine Fremde. Die leibliche Mutter Katharina Schneider? Rechtlich gesehen gelte ich als alleinerziehend, weil wir eben nicht verpartnert sind. Und wenn mich jemand vom Amt fragt, ist der Vater halt einfach unbekannt. Ne? Ich sage das auch, wie die Kinder entstanden sind. Aber in der Geburtsurkunde steht einfach nur die Mutter drin. Es wäre ganz schön, wenn die künftige Adoptivmutter, die ihre Mutterschaft anerkennen könnte, schon vor der Geburt des Kindes, wie es ja auch für ein heterosexuelles Paar möglich ist, wenn sie eben nicht verheiratet sind. Samenspender Martin Bühler plädiert schon aus ethischen Gründen für ein Verfahren, bei dem der leibliche Vater identifizierbar bleibt. Eine anonyme Spende, da wird eigentlich im Kind das Recht auf Abstammungswissen genommen. Das finde ich ist schon nicht in Ordnung. Auch deswegen immer mein Angebot, dass ich bereitstehe, später die Kinder zu treffen. Ich habe mit Spenderkindern Kontakt. Die haben die Eltern dann nach vielen Jahren mit mir wieder Kontakt aufgenommen, die damaligen Empfängerinnen, und haben einfach gefragt, weil natürlich nach einem gewissen Alter die Kinder einfach wissen möchten, woher sie abstammen. Und ich habe auch ganz oft gemerkt, dass die Kinder nach ein, zwei Treffen, dass diese Neugier einfach gesättigt ist. Das ist einfach ganz oft ganz banale Fragen, wo die Kinder haben. Was ist es für ein Typ? Was hat er für Augenfarbe? Wie redet er? Und ich finde, das Schlimmste, was man machen kann, dass man Kindern sowas verheimlicht. Für Bühler ist aber auch klar, ein Spender ist kein Papa-Ersatz, ist kein Vater. Die Zahl der Kinder, deren leiblicher Vater er ist, möchte er nicht nennen. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich glaube, es würde eine öffentliche Diskussion entstehen, wie oft darf sich eine Person vermehren. Wir haben auch das Problem der Inzucht. Auch das ist bei der privaten Spende nicht geregelt. Das heißt, dass zum Beispiel sich Geschwister verlieben könnten, die von einem Spender sind. Es wird in der Reproduktionsmedizin immer ganz arg darauf geachtet, dass eine Samenbank von einem Spender nur zwischen 4 und 6 Kinder zeugt. Das ist aber rein ein Schönreden eher der Reproduktionsmedizin, denn Fakt ist, dass jeder Spender an jede Samenbank so oft spenden kann, wie er möchte. Ich werde oft gefragt, ob man einen gewissen Stolz hat, wenn man so viele Kinder gezeugt hat. Da muss ich immer noch sagen, nein. Man hat da keinen besonderen Stolz. Stolz können eigentlich die Väter sein, die diese Rolle auf sich nehmen und Kinder erziehen, sich darum kümmern, aber nicht Männer, die einmal Sperma abgegeben haben. Und auf die genetische Herkunft, dass da viel zu viel Augenmerk drauf gelegt wird. Ich glaube, dass das ein Mittel zum Zweck ist, um einen Kinderwunsch zu erfüllen. Die meisten Samenspender wollen nicht nur gegenüber Empfängerinnen und Kindern anonym bleiben. Sie scheuen auch die Öffentlichkeit. Dass Martin Bühler zu einem Interview bereit war, noch dazu mit seinem richtigen Namen, hat einen simplen Grund. Für mich ist eine Samenspende wie Blutspenden, nur sind die Auswirkungen natürlich langwieriger. Immerhin geht es um ein Leben, was entsteht. Also es ist nicht nur so, dass man eben nur Spermien abgibt, es ist wirklich so, dass man mit den Paaren teilweise über viele, viele Jahre mitleidet. Weil jeder Misserfolg ist eine Niederlage für das Paar, heißt wieder neuen Versuch. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo man selber merkt, dass man nicht mehr so einfach ist, das alles so zur Seite zu schieben. Und ich glaube, dann ist der Punkt auch, wo man aufhören sollte. Das habe ich gemacht. Ich bereue es nicht. Ich bereue es aber auch nicht, vorher das so lange gemacht zu haben.